Cante tú, dada, que no hay nada que no. Bevor wir zu dem musikalischen Höhepunkt der Tabla-Performance kommen, möchten wir die Bühnenpause für ein paar Worte zur indischen Musik nutzen. In Indien selbst hat sich die Musik im Norden und Süden höchst unterschiedlich entwickelt. Im Gegensatz zum Süden war im Norden der politische und kulturelle Einfluss Persiens sehr stark. Die Folgen dieser unterschiedlichen Entwicklungen und verschiedenen Einflüsse führten letztendlich dazu, dass in der indischen Musik zwei unterschiedliche Systeme entstanden. Das Hindustani Sangeet des Nordens und das Carnatic Sangeet des Südens. Die indische Musik kann uns als Vertreter der westlichen Kultur in besonderem Maße als die weltweit älteste 4000 Jahre alte und bis heute bestehende Kultur helfen zu reflektieren. Die indische Kultur hat verschiedene Entwicklungsstufen durchlaufen, die primitive, prähistorische, vedische, klassische, meditative und moderne Musik. Bis heute, über Jahrtausende, ist die Fortführung der indischen Tradition erhalten geblieben. Die grundlegende Basis der Musik Indiens ist der Klang, Nada. Nach dem indischen Verständnis stellt er die Primärenergie dar, die unsere materielle Welt zusammenhält. Ein direkter Bezug dazu ist die Primärwelt Nada Brahma in der indischen Spiritualität. In Indien wurde Musik seit vielen Jahrhunderten als eine spirituelle Wissenschaft und Kunst ausgeübt, in ihrer Bedeutung als ein Weg zur Erleuchtung. Die indische Musik versteht sich als eine spirituelle Disziplin, die den Weg zur Selbstverwirklichung ebnet und man für dieses Ziel den traditionellen Lehren folgt, wo Klang gleich Gott ist. Die allgemeine Klangtheorie sollte nach den antiken Hindus in Verbindung mit Physik und Metaphysik unter dem Namen Gandharva Veda bis in unsere heutige Zeit überleben. So konnte sich die Notation der Brahmanen Do, Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ne, Sa in abgewandelter Form über Persien und die arabischen Länder verbreiten und später auch in Europa in Form von Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do Einzug halten. Die Skalen, Scales, mit 7 Noten und 3 Oktaven waren in Indien also bereits bekannt, bevor sie die Griechen hatten. Strabo, der griechische Historiker, schrieb: Einige Griechen sprechen Indien den Einfluss auf nahezu alle Wissenschaften der Musik zu. Doch die Notation spielt in der indischen Musik eher eine untergeordnete Rolle. Die Grundlage sind gesprochene Silben, die bestimmte Klänge des Instruments darstellen. Sprache und Klang sind damit gleichbedeutend. Zuschauer wie Zuhörer, die zum ersten Mal indische klassische Musik hören, fragen sich häufig, wie dieses besondere Klangbild zustande kommt. Es gibt 4 essentielle Elemente, die die klassische indische Musik prägen. Das gilt für beide Musiksysteme in Nord- und Südindien. Die 4 Elemente sind Raga als Melodieform und Tala als der rhythmische Zirkel eines Ragas, Bhava, der individuelle Ausdruck der Notation, und Rasa, die im musikalischen Kontext für 9 unterschiedliche Stimmungen oder Empfindungen steht, die durch einen Raga ausgelöst werden. Tala ist der rhythmische Zirkel eines Raga. Jedoch ist Tala nicht dem Raga untergeordnet. Vielmehr stellt dieses Element einen gleichwertigen Konterpart dar. Der Percussionist, Drum Player, ist mit der Aufgabe betraut, den Tala zu bearbeiten. In rezitativer Art und Weise ergänzt beispielsweise der Tabla-Spieler den Vokalist durch langsames, mittleres oder schnelles Tempo in der Tala, die von dem Solisten ausgewählt wurde. Die Trommeln treten mit der Rhythmusstruktur des Gat und dem Zeitzyklus Tala zu der festgeschriebenen Komposition des Ragas hinzu. Das rhythmische System, das der indischen Musik zugrunde liegt, ist von allen existierenden Musiksystemen bei weitem das komplizierteste und kunstvollste. Es gibt Rhythmen mit Grundschemata von zum Beispiel 4, 6, 12, 19 oder gar 37 Zeiteinheiten, innerhalb derer kunstvolle Variationen ausgeführt werden können. Ist der rhythmische Rahmen, der Tala, erst einmal festgelegt, fügt der Musiker Verzierungen und Variationen ein, ohne den vorgegebenen Rahmen zu durchbrechen. Die indische Musik kennt 3 Zeitmaße: schnell, Druta, mittel, Maja und langsam, Vilambita. Die rhythmischen Variationen werden anders als in der westlichen Rhythmik in Lautsilben, den sogenannten Bols, notiert.